Bald war ich an dem Platz angelangt, wo ich warten sollte. Ich machte mein Lasso mit dem einen Ende am Sattelknopf fest und legte ihn dann in Schlingen so vor mich hin, dass ich ihn nur zu fassen brauchte. Mein guter Rotschimmel schnaufte vor Ungeduld und scharrte mit den Hufen. Es dauerte auch gar nicht lange, da kamen die wilden Pferde wie der Wind auf mich zugesprengt. Es waren so an die 300 Stück. Ein herrlicher Anblick. Ein Schimmelhengst flog allen voran. Ein prächtiges Geschöpf, das man sich hätte fangen mögen. Aber es wird keinem Präriejäger einfallen, einen Schimmel zu reiten. Solch ein helles Tier würde ihn jedem Feind schon von weitem verraten. Jetzt war es Zeit, mich ihnen zu zeigen. Ich lenkte unter den Bäumen hervor ins Freie. Der Leitschimmel hatte die Gefahr erkannt, als er mich sah, und wendete sofort. Die Herde stob wieder davon. Ich folgte ihnen langsam, denn Sam Hawkins würde sie mir bald wieder zutreiben. Ich glaubte, in der vordersten Reihe gleich neben dem Schimmel ein Maultier bemerkt zu haben. Das war also von den Pferden nicht nur als ihresgleichen anerkannt, sondern es besaß sogar einen besonderen Rang unter ihnen. Nach einiger Zeit kam die Herde wieder das Tal aufwärts und kehrte bei meinem Anblick abermals um. Das wiederholte sich noch einmal. Und da erkannte ich, dass ich mich nicht geirrt hatte. Es war tatsächlich ein Maultier dabei. Und es machte einen großartigen Eindruck auf mich. Ich nahm mir vor, es zu fangen. Vermutlich war es seinem Besitzer beim Vorüberjagen einer wilden Pferdeherde entflohen und dann bei den Mustangs geblieben. Es jagte neben dem Schimmel dahin. In die Mitte nehmen! Ich links, ihr rechts! Gut, Sam! Achtung, Greenhorn! Ich nehme das Maultier! Und rechts! Da liegt der kleine Sim. Ich komme! Aua! Sim, was war los? Ach, da reißt mir doch Dicks Gaul mitsamt dem Maultier aus, ohne auch nur Lebewohl zu sagen, wenn ich mich nicht irre. Habt ihr was gebrochen? Nein! Schnell, steckt ab und gebt mir euer Pferd. Ich muss den beiden Ausreißern nach. Denke nicht daran, könntet wieder einen Purzelbaum schlagen und dann wären beide Pferde zum Teufel. Hey! Rinom! Bleibt hier! Weg ist er. Na, alter Sam, wie gefällt dir das? Wieder ist das Ei klüger als die Henne. Schön blamiert hast du dich, wenn ich mich nicht irre. Mal überlegen, Sam. Die Schlinge fiel richtig. Du hattest das Maultier fest. Schön. Dann hast du angehalten und der Lasso spannte sich. Noch schöner. Und dann? Dann flogst du, alter Esel, wie ein Federball im weiten Bogen vom Gaul. Und warum? Weil du deinen Klepper einen Augenblick zu spät herumgerissen hast. Er stand einfach noch nicht fest genug, um den Ruck auszuhalten. Natürlich. Und das liebe Maultierchen riss Dick Stones Pferdchen hinter sich her. Der Lasso war ja am Sattelknopf festgemacht. Bravo, Sam. Geh nach Hause und überlass in Zukunft den Westen jüngeren Leuten, wie zum Beispiel... Zum Donnerwetter, da kommt mein liebes Greenhorn zurück, wenn ich mich nicht irre. Und er hat es tatsächlich geschafft, er bringt sie beide wieder, dieser Teufelsbraten. Yeah! Fest anziehen, den Lasso! Fest! So, ja! Und haltet fest, bis ich drauf sitze. Und dann sage ich los! Und dann lass los! Ab jetzt! Los! Bekommt mich nicht runter! Zähme den Satan! Wett! Wette verloren, Sam! Los, ihm nach! Ach, lass die Bestie laufen! Die bändigt kein Mensch, wenn ich mich nicht irre.